Für 16 Tage war das Schiff unsere Welt. Seekrank, ängstlich, grübelnd und hoffnungsfroh kamen wir der begehrten Küste immer näher. Bis an einem herrlichen Morgen im Mai, viele Wochen nach unserer Abreise aus unserer Heimat, unsere Augen das gelobte Land erblickten. Nach Amerika. Eine Geschichte der Auswanderung in die Vereinigten Staaten von Amerika im 19. und 20. Jahrhundert. Buch 2. Amerika. Gebt mir eure Mühen, eure Armen, eure gehäuften Massen voll Sehnsucht frei zu atmen. Den elenden Auswurf eures überquellenden Landes. Schickt sie, die heimatlosen, sturmgepeitschten, zu mir. Ich halte meine Fackel hoch am goldenen Tor. Mit diesen Versen von Emma Lazarus auf dem Sockel heißt die Freiheitsstatue von New York die Auswanderer in der neuen Welt willkommen. Kapitel 5 Ankunft. Die Ankunft ist der glücklichste Moment für die Auswanderer, vor allen Dingen im Zeitalter des Segelschiffes. Endlich da, die Überfahrt überstanden. Werter Onkel nebst Familie, morgens um 4 hieß es Land, Land. Aber das ist ein Anblick. Oh, prachtvoll. Alles eilte auf Deck. Und jetzt noch 5 Stunden, so sind wir im Hafen. Die Freude war groß. Die Einwandererhäfen sind für Deutsche zahlreich. Ganz wichtig ist in der frühen Phase alles, was im neuenglischen Bereich zu finden ist. Boston beispielsweise ist ein ganz wichtiger Hafen. Oder es sind Häfen, die an der Südküste zu finden sind. Beispielsweise New Orleans, vor allen Dingen Bremen, hat enge Handelsbeziehungen mit den Südstaaten der USA. Ein ganz erheblicher Teil des Baumwollexportes der USA läuft über südliche Häfen. Und diese Baumwolltransporter, die in Richtung auf Europa fahren, führen dann auf dem Rückweg in die USA wieder Auswanderer mit sich. New York dominiert als Einwanderungshafen erst vergleichsweise spät. Erst im späten 19. Jahrhundert wird New York zu dem Hafen überhaupt, seit den 1870er Jahren etwa. Anfang des 19. Jahrhunderts können die Menschen ohne Probleme in die USA einwandern. Die Segelschiffe fahren in die Upper Bay vor Manhattan, landen an, wo Platz ist, die Menschen gehen von Bord und sind jetzt auf sich selbst gestellt, brechen auf in ihr neues Leben. Mit der Eröffnung von Castle Garden im Jahr 1849, der ersten Einwanderungsstation in New York, ändert sich das. Die Menschen haben jetzt einen zentralen Ankunftsort. Wir waren in Staten Island. Hier wurde geankert. Ein Arzt kam um 7 Uhr heraus und untersuchte jeden, ob er keine ansteckende Krankheit hätte. Es war schon alles gesund. Wir durften weiterfahren. Es ging nach der Stadt Hoboken. Hier musste man in ein kleines Schiff steigen. Und jedem wurde sein Koffer visitiert, ob man nicht nach Amerika schmuggeln wollte. Es war ein Mann da, welcher für 2 Seidenkleider und Gold $40 zahlen musste. Am Nachmittag 3 Uhr am 28. September kamen wir an in New York. Es ist der Castle Garden, welcher zum Wohl der Auswanderer errichtet ist. Es kamen Wirte, welche um uns warben. Wir gingen ins Gasthaus zur Stadt Balingen. Dieser Wirt ist ein Württemberger aus Balingen. Das Gute an Castle Garden ist, dass die Ankommenden ein wenig vor unehrenhaften Geschäftsleuten geschützt sind, die bereits auf sie warten. Denn das, was in den deutschen Häfen passiert, wiederholt sich bei der Ankunft in New York. Auch hier steht ein Heer windiger Händler, Höker, Wirtsleute, Ratgeber und Eisenbahnvertreter bereit, die versuchen, Geld aus den Greenhorns auszupressen. In Castle Garden gibt es einen seriösen Fahrkartenschalter und verlässliche Informationen über gute, preiswerte Hotels. Nicht jeder sieht diesen Vorteil. Manch einer kommt verunsichert, ängstlich, deprimiert in der neuen Welt an. Still. Wir fahren nach Amerika. Wo liegt Amerika? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es weit weg ist. Schrecklich weit. Will man dorthin, so muss man fahren. Immerzu fahren, bis man ankommt. Und wenn man ankommt, erwartet euch der Castle Garden. Man pfercht euch ins Castle Garden. Man zieht euch nackt aus und schaut euch in die Augen. Habt ihr gesunde Augen, so ist es gut. Wenn nicht, müsst ihr zurückfahren, woher ihr gekommen seid. Die Auswanderer, die im Laufe der Jahrhunderte an der Küste von Amerika ankommen, zeigen eine sehr heterogene Struktur. Sie haben Soldaten, die im 18. Jahrhundert von deutschen Fürsten in englische Dienste verkauft worden sind. Und die Briten haben sie dann in den amerikanischen Unabhängigkeitskriegen eingesetzt, sie sind dort zum Teil kriegsgefangen worden, sie sind dort geblieben, haben sich dort in den USA angesiedelt und haben dann im Laufe der Zeit Familienmitglieder nachgeholt. Diese Familienmitglieder haben wiederum andere nachgezogen. So hat sich dann so eine Wanderungskette entwickelt. Pioniere können auch religiös motiviert sein. Das können Menschen sein, die auf der Suche nach einem sicheren Ziel vor Verfolgung im deutschsprachigen Raum Amerika entdeckt haben. Manchmal sind diese religiösen Gruppen auch so ausgeprägt, dass man davon sprechen kann, dass diese Gruppen ganz bewusst so eine Art Eremitendasein in den amerikanischen Wäldern suchen, um sich von dem wollüstigen Leben in Europa abzusetzen. Auch da gibt es dann Nachfolgewanderungen. Das 19. Jahrhundert bietet eine große Vielfalt an Sekten und Religionsgemeinschaften, die seit dem 17. Jahrhundert ständig zugenommen hatten. Kongregationalisten und Unitarier in Neuengland, holländisch Reformierte und Episkopalier, die sich auch Anglokatholiken nennen, in New York, Lutheraner, Quäker, Moravier in Pennsylvania und New Jersey, Baptisten, Methodisten und Presbyterianer in den südlichen und westlichen Staaten, Juden in den Küstenstädten, Puritaner, Rappisten, Anglikaner, Schwenkfelder, Adventisten, Campbellisten, Shakers, Bethel, Aurora-Deutsche, Amish, Mennoniten, Anabaptisten, Naturalisten, Rationalisten, Sabbatarians, Seekers, Stephanisten, General Six Principal Baptisten, Zion Church, Reformed Zion Union Apostolic Church. Pioniere können auch in Europa gescheiterte Existenzen sein, aus welchen Gründen auch immer. Menschen, die vor Strafverfolgung in die USA ausweichen, Menschen, die in Europa wirtschaftlich ruiniert waren und versuchten, irgendwo anders eine neue wirtschaftliche Existenz aufzubauen, Menschen, die mit der politischen Situation in Europa nicht einverstanden waren, die USA oder Nordamerika als Zuflucht, als politisches Asyl auch gesucht haben, Menschen, die ganz bewusst Europa den Rücken gekehrt haben, weil sie aus den verschiedensten Gründen eine neue Welt für sich suchten. Es gibt auch eine ganze Anzahl von Abenteurern, die über den Atlantik gehen, weil sie hoffen, ihr Glück zu machen, was immer das auch heißen mag. 1892 eröffnen die USA Ellis Island, die offizielle Einwanderungsstation auf einer kleinen Insel vor Manhattan. Damit wird die Einreise in die USA ein ganz schwieriger Moment im Leben der Auswanderer, denn hier werden sie noch einmal amtlich und gesundheitlich überprüft. Wie alt sind Sie? Woher kommen Sie? Warum kommen Sie in die Vereinigten Staaten? Wer hat Ihre Überfahrt bezahlt? Haben Sie hier Freunde? Haben Sie hier Familie? Welchen Beruf haben Sie? Sind Sie Anarchist? Sind Sie missgebildet oder verkrüppelt? Sie wollten einen Haufen Sachen wissen. Warum kommen Sie nach Amerika? Wie viel Geld haben Sie bei sich? Man musste eine bestimmte Summe haben, um einreisen zu dürfen. Warum? Ich weiß es nicht. Es hieß, Sie haben Angst, man könnte sich nicht mal ein Stück Brot kaufen. Ich hatte den Betrag. Ich bekam ein Etikett angeheftet mit meinem Namen drauf, als wäre ich ein Rindvieh. Haben Sie in Europa einen Arbeitsvertrag unterschrieben, um hierher zu kommen? Billige Arbeitskräfte aus Europa, die den Amerikanern die Arbeitsplätze wegnehmen, werden abgewiesen. Wie heißen Sie? Zu dieser Frage, die jedem Einwanderer gestellt wird, gibt es eine Anekdote, die sich so vielleicht nie zugetragen hat, vielleicht aber doch. Der größte Teil der Einwanderungsbeamten in Ellis Island ist irisch. Sie stellen ihre Fragen und versuchen, aus dem schwer verständlichen Englisch, das vor allem die Einwanderer aus dem Osten Europas sprechen, schlau zu werden. Ein Jude, dem man während der Reise geraten hat, sich einen einfachen Namen zuzulegen, weil die Einwanderungsbeamten schwierig zu verstehende Namen immer falsch aufschreiben, erkundigt sich bei Mitreisenden, was denn ein guter Name für die Einreisebehörden sei. Man rät ihm, den Namen Rockefeller zu nennen. Als in Ellis Island die Reihe an ihm ist und der Beamte ihn nach seinem Namen fragt, ist der Mann so nervös, dass er sich nicht mehr erinnern kann und sagt, schon vergessen. Auf Jiddisch klingt das etwa so, schon vergessen. Der Einwanderungsbeamte notiert John Ferguson und winkt ihn weiter zu der sich anschließenden gesundheitlichen Überprüfung. Wir wurden in einen Raum geschickt, mussten unsere Papiere zeigen, sagen, wer wir sind, was wir tun. Dann kamen ärztliche Untersuchungen. Sie haben alles überprüft. Viele Leute wurden aussortiert. Sie gingen rechts durch eine Tür, die anderen gingen links durch eine andere Tür. Es gibt eine ganze Anzahl von Krankheiten, die in diesem Zusammenhang der Gesundheitskontrolle erfasst werden. Es gibt auch, das darf man nicht vergessen, eine ganze Anzahl von Auswanderern, die in Ellis Island wieder zurückgeschickt werden, die wieder auf die Schiffe zurück müssen, nach Europa zurück müssen, weil sie bestimmte Krankheiten haben, weil sie die Gesundheitsvorstellungen nicht erfüllen. Viele Leute, die wir auf dem Schiff kennengelernt hatten, mussten zurückbleiben. Viele weinten sich in den Armen der anderen aus. Zwischen 1892 und 1920 wandern mehr als 16 Millionen Europäer in die USA ein. 2-3% von ihnen scheitern an den Kontrollen in Ellis Island und werden zurückgeschickt. Dieses Schicksal, das mehr als 300.000 Menschen ereilt, ist jedem auf den ankommenden Auswandererschiffen bekannt. Und jeder stellt sich die gleiche bange Frage. Lassen Sie mich rein? Wir hatten Angst, dass Sie etwas bei uns finden könnten. Mama vergaß nie, unsere Köpfe in Augenschein zu nehmen und sich zu überzeugen, dass alles sauber war. Sie gab sehr darauf Acht, dass wir Kinder keine Läuse oder solches Zeug hatten. Ellis Island trägt auch den Namen Insel der Tränen. Es sind herzzerreißende Momente, wenn jemand abgewiesen wird. Es kommt zu dramatischen Szenen. Einige versuchen in ihrer Verzweiflung von der Insel zu fliehen. Sie springen ins Wasser und versuchen, die letzte Strecke in die neue Welt schwimmend zu überwinden. Andere ahnen die Gefahr voraus und sind schlauer als die Einwanderungsinspektoren. Als ich auf Ellis Island angekommen bin, waren da sehr viele Leute da. Regelrechte Herden. Inspektoren trieben manche auf die eine Seite und andere auf die andere. Niemand begriff, was vor sich ging. Ein Inspektor machte ein Kreuz auf meinen Mantel. Alle, die ein Kreuz hatten, wurden auf die eine Seite getrieben. Wer kein Kreuz hatte, wurde auf die andere Seite getrieben. Ich wusste nicht, warum man mir das Kreuz auf den Ärmel gemacht hatte. Da habe ich meinen Mantel ausgezogen und ihn über den Arm gelegt. Ich ging mit denen, die kein Kreuz hatten. Plötzlich hieß es: Welcome to America. Die Bevölkerung der USA wächst schnell. 1790 leben in den Weiten des Kontinents knapp 4 Millionen Menschen. 10 Jahre später sind es 5 Millionen. Bis 1850, 50 Jahre später, wächst die Zahl auf 23 Millionen Menschen. 1892, dem Jahr, als Ellis Island eingerichtet wird, hat sich die Zahl noch einmal auf 63 Millionen fast verdreifacht. Einwanderer aus England, Irland und Deutschland werden bevorzugt, weil sie sich relativ schnell in die amerikanische Gesellschaft integrieren und viel leisten. Die amerikanischen Behörden sind der Meinung, dass die Osteuropäer weniger gute Amerikaner sein werden als die Nordeuropäer. Ab 1890 versuchen sie daher, die Einwanderung zu regulieren. Der erste Versuch ist ein Lese- und Schreibtest, den jeder, der ins Land will, bestehen muss. Man geht davon aus, dass es in Osteuropa keine oder nur sehr schlechte Schulen gibt und osteuropäische Einwanderer den Test nicht bestehen werden. Doch sie können durchaus lesen und schreiben und dieser Versuch der Regulierung schlägt fehl. Der zweite Vorstoß ist massiver und wirkungsvoller. Ein neues Gesetz, der Quota Act, tritt 1921 in Kraft und funktioniert im beabsichtigten Sinne. Er legt Quoten fest, wie viele Menschen aus welchen Ländern einwandern dürfen. Als Grundlage dient die Volkszählung von 1900. Sie erfasst sehr viele Deutsche, Engländer und Iren, weil bereits seit knapp 100 Jahren Einwanderer von dort kommen. Osteuropäer hingegen sind viel weniger verzeichnet, weil die Masseneinwanderung aus Osteuropa erst vor knapp 15 Jahren begonnen hat. Die Einwanderungsquote wird nun so festgelegt, dass 3% der jeweiligen Bevölkerungsschicht pro Jahr einwandern dürfen. Damit ist der Anteil der Deutschen, Iren und Engländer sehr hoch, der Anteil der Osteuropäer sehr niedrig. Der Quota Act wird so restriktiv durchgesetzt, dass selbst deutsche Einwanderer betroffen sind. Ist die Quote ausgeschöpft, lassen die Behörden niemanden mehr herein. Die letzte Chance ist dann ein Bürge. Wer einen Bürgen hat, ist unabhängig vom Quota Act. Sie haben mir eine Menge Fragen gestellt. Woher kommen Sie? Wie alt sind Sie? Warum kommen Sie nach Amerika? Und dann sagte man plötzlich zu mir, wer sind diese Leute dort? Und ich sagte, das ist meine Schwester und der neben ihr ist ihr Mann. Die Insel der Tränen wird im Laufe der Zeit zur größten Hürde für den Start in ein neues Leben. Jedenfalls scheint es den meisten Auswanderern so. Doch es gibt noch andere Wege ins gelobte Land. In Ellis Island müssen Sie nur dann vorstellig werden, wenn Sie in der dritten Klasse oder im Zwischendeck transportiert werden. All diejenigen, die besser gestellt sind, die vielleicht auch auf Dauer in die USA einwandern wollen, aber in der ersten oder zweiten Klasse reisen, werden in Ellis Island nicht erfasst. Die können sich unmittelbar in New York vom Schiff begeben. Für die gibt es auch keine Gesundheitskontrollen, keine Finanzkontrollen, keine politischen Kontrollen. Und es gibt natürlich viele Möglichkeiten, in die USA zu kommen, über Ellis Island hinweg. Sie können nach Kanada fahren und die lange, lange amerikanisch-kanadische Grenze irgendwo überschreiten. Sie können nach Südamerika gehen und von dort aus mit inneramerikanischen Schifffahrtslinien transportiert werden. Sie können den Weg über den Pazifik gehen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, dieser Kontrolle zu entgehen. Aber das ist der günstigste Weg. Und da der größte Teil der Auswanderer finanziell, materiell, vergleichsweise schlecht gestellt ist, wählen sie natürlich die Route, die am kostengünstigsten ist. Und im späten 19. Jahrhundert ist das eben die Verbindung von Bremerhaven oder von Hamburg nach New York. Ellis Island ist aber auch die Insel der Freudentränen. Sie fließen, wenn die Befragung überstanden ist, der Einwanderungsbeamte ein Papier ausfüllt, es überreicht und gelassen sagt: Welcome to America.